Kapitel 12. Ab in den Urlaub. Aufgabe 1c. Urlaub. Die Ferien beginnen, viele machen Urlaub und fahren weg. Sie auch? Was nehmen Sie immer mit in den Urlaub? Was haben Sie immer dabei? Wir haben einige Personen am Flughafen gefragt. Ich fahre nie ohne Sonnencreme. Die habe ich immer bei mir. Ich habe nämlich Probleme mit der Haut. Ich brauche die Sonnencreme auch im Winter. Und ich darf nicht zu lange an der Sonne sein. Und Sie, was haben Sie immer dabei? Das weiß ich nicht so genau. Oh doch, ich habe immer meinen kleinen Rucksack dabei. Reiseführer, Kamera, Handy, alles hat in meinem Rucksack Platz. Ich nehme ihn auch im Sommer mit. Er ist immer so praktisch. In der Stadt, auf dem Weg zum Strand, beim Sport. Darf ich Sie etwas fragen? Was nehmen Sie immer mit auf eine Reise oder in den Urlaub? Ich habe immer meinen eigenen Tee mit. Kräutertee. Ich trinke keinen Kaffee und keinen Schwarztee. Dieser Tee hilft gegen Bauchschmerzen und ich kann gut schlafen. Meinen Tee habe ich immer bei mir. Was haben Sie immer bei sich? Meinen Laptop nehme ich immer mit auf die Reise oder in den Urlaub. Ich bin immer online und bekomme Informationen. Und ich kann Kontakt zu meinen Freunden haben. Das ist mir wichtig.